falling echoes in the dark. My hands are shaking, these lungs are breaking, pulling it apart. Your eyes are shining, my heart is melting, powers in the dark. Your lips are moving and words spread in the dark. And we got nowhere to go as the fires burn low. I can see it. Smiling, faking, moving to the light. Your eyes are fading, my heart is breaking, safe grounds out of sight. Your lips are moving and words spread in the night. And we got nowhere to go as the music's turning low. I can see it. Gerade eben waren Hurricane Love, die kommen aus Schweden und denen ist beim Text nicht mehr so viel eingefallen, deshalb ganz viel AAAs gerade eben bei ihrem Song Nowhere to Go. Das Ganze in der Akustikversion, die normal ist dann doch ein bisschen zu gepusht in der Produktion. Ihr hört hier den Sunday Service zu hören in Hamburg beim Freien Senderkombinat. Hier geht's weiter natürlich wie immer mit den Konzerttipps. Ich habe gar nicht so viel für euch und deshalb geht's los gleich am Dienstag, den 10. September. Frazee Ford ist zu Gast in Hamburg und spielt im kleinen Donner. Die Dame hat Anfang des Jahres mit Indian Ocean eine Platte veröffentlicht, die auch ziemlich kommerziell gestrickt ist. Ihr könnt sie, wie gesagt, im kleinen Donner live erleben. Am Dienstag, hier kommt ihr Song September Fields. Anyhow, well, all you have. Das war Frazee Ford, eine Sängerin mit einer, ja, schon gewissen Power and Soul in der Stimme. Indian Ocean heißt ihr aktuelles Album und wir hörten den Song September Feels daraus. Frazee Ford könnt ihr live erleben. Am Dienstag, den 10. März, spielt sie im Kleinen Donner. Das ist hier im Haus 73 am Schulterblatt. So, dann geht's weiter mit Mittwoch, den 11. März. And the Golden Choir spielt in der Prinzenbar. Dahinter verbirgt sich der deutsche Musiker Tobias Siebert. Hat gerade auch eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Another Half Life. Davon hier der Song My Brother's Home. Never seen a train on this trails. Brother, where are you? Oh, I miss you so. And what have I done? And entered my brother's tongue. I quiver, cry, and glow. Brother, you're here, I never let you go. I pinned your heart to my family. Oh, it shines so bright. My brother, you are inside. Give this race a I trust wherever you Wir hörten And the Golden Choir mit seinem Song My Brother's Home. Das Ganze könnt ihr live erleben in der Prinzenbar und zwar am Mittwoch, den 11. März. Am Donnerstag geht's weiter mit den Two Gallons. Die treten auf im Übel und Gefährlich, haben gerade eben erst mit We Are Undone eine neue Platte veröffentlicht und werden die im Gepäck haben. Die Two Gallons kommen hier mit Fools Like Us. Like Us. Das waren Two Gallons und die beiden Herren sind wirklich, ja, two sind zu zweit, spielen im Übel und Gefährlich am Donnerstag, den 12. März. Die Two Gallons, einmal Adam Stevens an der, ja, vor allem Gitarre, ein bisschen die Tasten noch und er singt dazu. Der zweite Bund ist Tyson Vogel, der spielt Schlagzeug, spielt manchmal Gitarre und singt auch noch. Die beiden machen Musik seit 2002 und als Two Gallons in der Nähe von San Francisco oder um San Francisco herum. Und ja, jetzt gibt's eine neue Platte, We Are Undone, die Two Gallons live zu erleben im Übel und Gefährlich am Donnerstag. Hier kommen sie nochmal mit ihrem Song Heart Breakdown. Two Gallons können es also auch etwas ruhiger angehen lassen. Hard Breakdown war das gerade von den beiden Boys aus San Francisco live zu erleben am Donnerstag, den 12. März im Übel und Gefährlich. Am Samstag dann kommen wir zum Konzerttipp der Woche hier vom Sunday Service. Honey L. Kertip spielt im Molotow. Hier kommt sein Song Melt Me. It became that hard. Honey L. Katip hörten wir mit Melt Me, der Song von seinem neuesten Album mit dem Titel Moonlight, sein drittes Werk. Er kommt aus Kalifornien und bei der Produktion seines zweiten Albums Head in the Dirt hat er auf die Hilfe von Dan Auerbach von den Black Keys als Produzenten zurückgegriffen. Das war natürlich ein kluger Schachzug, weil der bekannte Produzent sicherlich für eine gewisse Aufmerksamkeit, für einen Ruhm und für viele verkaufte Alben sorgt. Leider hat Dan Auerbach dem Sound von Honey L. Katip damals etwas zu glatt gebügelt und auf Hochglanz poliert, was dann im Blues-getränkten, bluesifizierten Garagenrock und Vintage-Sound nicht wirklich gut stand. Das neueste Werk Moonlight sieht ein bisschen einen Schritt zurück zu den Wurzeln. Die Songs klingen nach Rock'n'Roll mit einer Prise New Orleans Soul und Desert Blues und haben durchaus Hitpotenzial, wie eben gerade hier bei Melt Me gehört. Honey L. Katip spielt live am nächsten Samstag, den 14. März im Molotow. Hier kommt er erneut mit Servant. Yeah.

Ungewöhnliche Klänge hier beim Sunday Service mit einem Projekt namens Prairie. Dahinter verbirgt sich ein gewisser Mark Jacobs, der kommt aus Holland, wohnt aber seit 20 Jahren in Brüssel, kuratiert dort Ausstellungen, Soundtracks und so weiter und so fort und hat jetzt hier mit Like a Pack of Hounds eine Platte veröffentlicht, die sehr introvertiert und sehr ungewöhnlich klingt. Sein Song eben hatte den Titel Closed for 30 Midnights, also für 20 Mitternächte war geschlossen, was auch immer. Der nächste Künstler kommt aus Frankreich, ist im wirklichen Leben Mathematiklehrer und macht aber nebenbei auch Musik. Emmanuel Maley heißt er und mit Rodeo Ranger veröffentlicht er diese Tage selbst ein ja ziemlich stranges Album auch, sowohl von der Musik als auch vom Cover und vom ganzen Artwork her. Emmanuel Maley hier zu hören mit Entree. Thank you. I never worked harder for a client. You mean you never worked harder for a client to get him sentenced? Das waren Monofona, zwei Menschen aus Luxemburg. Der eine kommt eher aus dem Drum and Bass Kontext. Der andere, oder die andere muss ich ja sagen, von so einer Folk-Rock-Band. Und beide Welten zusammen geben hier diesen Sound, den wir gerade eben hörten, von ihrem Album Black on Black. Hier an der Titel des Ganzen von Monofona eben Thump. Locus in Love sind eine Band aus Köln, die schon, ich glaube, bisher 3 Platten veröffentlicht haben, die alle relativ erfolgreich waren. Auf jeden Fall Kritikerlieblinge. Wahrscheinlich auch deshalb, weil Kopf der Band Jan-Niklas Jansen früher mal Specs-Autor war, vor langer, langer Zeit und immer noch bei den Kollegen wahrscheinlich ein bisschen was gut hat. Jetzt gibt es die neueste Platte von Locus in Love, Use Your Illusion 3 and 4 betitelt. Da war doch was. Use Your Illusion war mal ein Albumtitel natürlich von Guns N' Roses aus dem Jahre 91. Da wird hier aufgegriffen das ganze Use Your Illusion 3 and 4. Das Ganze auch als Doppelalbum konzipiert. Die zweite CD, da sind nur Instrumentalsongs drauf. Die haben eigentlich maximal Schülerbandniveau, ganz, ganz grausam. Und die erste CD von diesem Doppelpack, da gibt es dann auch Texte, die ja auch manchmal ein bisschen merkwürdig sind. Hier kommen Locust in Love mit ihrem Song Teile. Fleißig am Teile sortieren sind Locust in Love. Ihr neuestes Album heißt Use Your Illusion 3 and 4. Doppelalbum das Ganze. Einmal mit Text, einmal instrumental und schon komisch das Ganze. Vor allen Dingen bei einem Major-Label rausgekommen. Ich frage mich, was die sich davon versprechen. Das ist nicht der große Wurf, den man vielleicht dann erwarten würde als A&R-Manager. Aber egal, ich weiß auch nicht, wie die dann manchmal so ticken, die Leute bei diesen großen Plattenfirmen. Und ich verstehe sowieso nicht, wie Musik funktioniert manchmal. Wirklich schrecklich. Es ist kommerziell super erfolgreich und ganz, ganz toll. Es ist dann vielleicht doch nicht so angesagt. Aber ja, Geschmäcker sind halt irgendwie unterschiedlich. Oliver Gottwald war mal Sänger bei Anayo, auch eine Band aus unseren Latten. Die haben einige Platten veröffentlicht. Dann ging so ein bisschen die Bandchemie in die Brüche. Wohl eher auch, weil die Mitglieder dann andere, sage ich mal, Herausforderungen hatten mit Familiegründen und so weiter und so fort. Oliver Gottwald macht jetzt Solo weiter, war damals schon Sänger und kann das also auch ganz gut mit der Gitarre dazu, seine Stimme, dem Volke sozusagen erheben. Zurück als Tourist heißt das Album von ihm und die Songs, wirklich teilweise ganz nett. Hier kommt sein Song »Alles muss raus«. Vielleicht waren wir zu teuer, vielleicht waren wir zu naiv, vielleicht waren wir für die Gegend einfach zu exklusiv. Vielleicht war das Sortiment und die Werbung zu speziell, unsere Slogans zu gewagt und unkonventionell. Kunde ist König und regiert absolut, sitzt oben auf dem Thron und bekommt nie genug. Und bevor man sich umsieht, wird man übelst betrogen und von Schnäppchenjägern über den Wühltisch gezogen. Hey, alles muss raus, alles muss raus wegen Geschäftsaufgabe, Räumungsverkauf auf alles gibt's heute. Letztes Hemd. Vielleicht fehlt dir uns das Glück, vielleicht fehlt dir der Instinkt, wie man im Meer der Konkurrenz nicht einfach so versinkt. Trotz pausenloser Arbeit und fieser Schinderei, doch jetzt ist alles schon egal, denn jetzt ist alles vorbei. Von der Bank zogen Bilanz und es war Schluss mit frischem Geld und nichts mehr mit Kulanz. Das kleine Einmaleins der Ökonomie, es kann so grausam sein, damit zu rechnen lerne ich nie. Hey, alles muss raus, alles muss raus wegen Geschäftsaufgabe, Räumungsverkauf. Auf alles gibt's heute 50%. Letztes Hemd. Alles muss raus, alles muss raus wegen Geschäftsaufgabe. Verkauft